1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Montagnacht, 1 Uhr pünktlich. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim Einzelauftalk-Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. So. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bianca und sie ist 30 Jahre alt. Hallo Bianca. Hallo Domian. Bianca, um was geht's? Ja, erstmal schön, hallo erstmal. Ja. Ja, bei mir geht's um meinen Ex-Partner. Ja. Und wir leben jetzt seit längerem getrennt. Wie lange? Ja, offiziell eigentlich schon so seit circa einem halben Dreivierteljahr. Ich will jetzt nicht lügen, also... Naja, ungefähr so. In dem Zeitraum. Und vorher, so wie lange wart ihr zusammen? Ja, anderthalb Jahre. Okay. Zwei Jahre, also ja, also es ist so... So, was ist denn da los mit dem Ex-Partner? Ja, sagen wir mal so circa, ja doch, knapp zwei Jahre. Also knapp über anderthalb Jahre ist das sogar. Ja, also wir leben getrennt, er ist ausgezogen, ja, weil hier herrscht eine mangelnde Kommunikation in der Kommunikation und zum anderen hier... Wie soll ich das verstehen? Es herrschte mangelnde Kommunikation in der Kommunikation. Also das hatten, sagen wir mal auf Deutsch. Also das heißt wirklich... Ihr hattet euch nichts mehr zu sagen. Wir haben viel gesprochen und es ist immer eskaliert. Ah, also ihr habt euch viel gestritten. Ja, wir haben uns viel gestritten und es ist dann so ausgeartet, dass wir, dass es dann immer zu Gewaltsituationen kam. Also ich hatte immer meine Meinung gesagt und meine Meinung, die ihm nicht gefallen hatte, sprich die Kritik. Und welche Art von Gewalt war das? Körperliche Gewalt. Die von ihm ausging? Ja. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Was hat er gemacht? Also er ist auf mich losgegangen. Hat mich angefasst, gewürgt, geschlagen, getreten, geboxt. Also am Anfang war es nicht so. Naja, reicht ja schon, ist ja übel genug. Also am Anfang war es würgen, dann zwischendurch, dann war es so, es hat sich gesteigert, ich weiß nicht wieso, also ich habe immer so einen Film gehabt, dass sich das immer wieder steigert, in jeder Streiterei. Also es war immer ein Hat er dich auch schwer verletzt einmal? Ja, also ich habe richtige Prellungen gehabt. Er hat mich so massiv geschlagen, dass ich gar nicht mehr gehört habe. Das war letztes Jahr im Juli. Ja. Ich habe einmal so geschlagen, da konnte ich drei Tage nicht hören auf dem einen Ohr. Ja. Das war ganz schlimm. Dann hatte ich Prellungen gehabt. Ich war auch schon beim Arzt. So, er hat sich aber von dir getrennt. Oder habt ihr euch beide voneinander getrennt, sozusagen? Da könnte ich jetzt fast spekulieren, weil... ich nämlich gesagt habe, ich habe ihn öfters rausgeschmissen nach diesen Aktionen, also nach dieser körperlichen Gewalt in den Streitsituationen. Das heißt, ihr habt nicht in einer gemeinsamen Wohnung gewohnt? Doch. Also ich bin ja selbstständig, ich arbeite ja auch selbstständig und ich habe das Haus, also ich habe eine Haushälfte und ich habe die ja selbst, also ich finanziere die ja, wir haben gemeinsam gelebt zur Miete. Also okay, er ist zu mir eingezogen. Er hat die Hälfte der Miete gezahlt. Okay, wer hat sich von wem getrennt? Ja, also offiziell ich. Also ich habe mich getrennt von ihm. So, unschöne Geschichte. Du hast dich getrennt von ihm. Es sind üble Dinge damals vorgefallen. Und nun seid ihr ein halbes Jahr auseinander. Wo liegt jetzt das Problem? Ja, also ich habe das Kind im Februar letztes Jahr geboren. Moment. Du bist von ihm schwanger geworden. Ja. Das wissen wir noch nicht. Weiter. Also ich habe von ihm ein Kind bekommen und er hat dann angefangen, das zu spekulieren. Also er hat erstmal gesagt, ich bin nicht der Vater und er wollte die Vaterschaft gar nicht anerkennen. Dann hat er sie dann anerkannt. Ich muss mal fragen, das Kind ist wann geboren? Im Februar. Im Februar, da wart ihr dann schon getrennt. Nee, da waren wir noch zusammen. Ach, da waren wir noch zusammen. Ja. Weil du gerade ein halbes Jahr sagtest. Ja. Also wir waren noch zusammen. Wir sind, ja. Dann seid ihr ein paar Monate erst getrennt. Aber egal. Nee, also wir sind im letzten Jahr ist der Kleine geboren worden. Ach so, im letzten Februar. Alles klar. Wo liegt jetzt das Problem? Das Problem ist, dass es erst spekuliert hatte, angezweifelt hatte. Die Anzweiflung ging dann so weit, dass dass er erst gar nichts damit zu tun haben wollte. Mhm. Und dann es auf meinen Ex-Partner schieben wollte, dass er das ja war, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber er war es ja nicht und er wusste ja insgeheim oder in Anführungsstrichen, dass er es doch war. Mhm. Okay, das war damals. Was ist heute das Problem? Das heutige Problem, also erst nach der Anzweiflung, er hat es dann gestanden. Und dann, irgendwann viele Monate später, hat er dann gesagt, nach der Trennung, er würde das Sorgerecht wollen. Für das Kind, weil er nicht das Sorgerecht hat, er hatte nur das Umgangsrecht für den Kleinen. Mhm. Ja, aber dann gesagt, und das ist jetzt das Problem, oder ist das jetzt das Problem, weswegen du anrufst, dass er das Sorgerecht für das Kind haben möchte? Genau. Das ist also das aktuelle Problem. Du bist von dem Typ getrennt, du willst mit ihm nie. Aber Gefühle für ihn und würde ich mir insgeheim wünschen, dass er, also eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, insgeheim wünsche ich mir eigentlich eine Familie. Ja gut, aber Kuckucksträumereien, wenn du ihn jetzt dazu nehmen willst, weil er hat dir ja nun sehr wehgetan. Ja, ist richtig. Das stimmt. Die eine Seite ist, er hat mir sehr wehgetan, er hat mich sehr tief verletzt. Mhm. Auf der anderen Seite wünscht er sich das Sorgerecht. Mhm. Was heißt das konkret? Wenn er das Sorgerecht hätte, hättest du das Sorgerecht nicht mehr. Ja, also er hätte mit das Sorgerecht. Und was würde das konkret dann bedeuten? Das würde er sich wünschen, weil er sich dazu, also er fühlt sich genötigt, er fühlt sich gedemütigt, weil er nicht mit das Sorgerecht hat. Hm? Was würde das denn bedeuten, konkret im Alltag, wenn er es hätte? Ja, dann würde er sich gleichberechtigt fühlen. Und was würde das wiederum für euren Alltag und für das Kind bedeuten? Ja, dass er einfach mehr Mitspracherecht hätte und dass er einfach mehr Rechte hätte auf das Kind. Wo würde das Kind denn dann leben? Ja, wahrscheinlich, also ich denke mal in erster Linie bei mir, aber er hätte Mitspracherecht bei anderen Sachen. Also er möchte einfach die Gleichberechtigung. Ja. Mhm. Aber ich höre jetzt daraus, dass es nicht allein um diese Sorgerechtsfrage geht, sondern darum, dass du irgendwo doch noch dahin schielst und gerne mit ihm zusammen wärst. Ja. Oder habe ich das falsch verstanden? Also ja, schon. Also von meiner Seite her auf jeden Fall. Ich würde mir auf jeden Fall das die Familie wünschen, weil das an erster Stelle für mich sehr wichtig ist, weil ich keine eigene Familie habe. Ja. Das ist ja gut und schön, aber du hast ja doch nun, wie du es mir gerade gesagt hast, schlimme Erfahrungen mit diesem Mann gemacht. Ja, das stimmt, das habe ich. Glaubst du denn, dass dieser Mann sich so sehr geändert hat, dass alles gut werden könnte? Nein, das Problem ist, er will sich ja irgendwie nicht ändern, weil er immer noch in der Meinung ist, wie soll ich sagen, er steht, ja. Gut, er will sich nicht ändern. Warum willst du dann mit dem eine Familie gründen oder haben? Weil ich immer noch die Hoffnung nicht aufgebe, weil ich niemanden weiter habe und ich hoffe und denke. Aber man kann natürlich auch mit dem Kopf vor die Wand laufen. Ja. Man muss ja auch irgendwann vielleicht mal dann auch realisieren und das auch akzeptieren, dass das wahrscheinlich nicht dein Lebensmensch ist, dieser Mann. Gut, ihr habt ein Kind, das wird euch lange aneinander binden und das muss ordentlich geregelt werden, aber wahrscheinlich, so wie du es mir jetzt erklärt hast oder erzählt hast, ist das ja kein Partner, mit dem du ein glückliches Leben führen wirst können. Nein, er ist sehr dominant und er ist sehr besitzt. Also, er hat mit so vielen Sachen Probleme mit mir, mit meinem Beruf, mit dem, was ich mache, wie was ich mein du denn? Kind ernähre. Er ist Veganer, ne? Hm. Er möchte, also plötzlich in der Beziehung hat er sich als Veganer entwickelt. Hm. Dann. Was machst du denn beruflich? Also ich bin, ich mache Telefonerotik im Bereich Fetisch, Telefoncam-Sex und ja. Okay, in der Sexbranche, also. Hm. Ja, und der Sex. Hat er denn, Bianca, hat er denn nochmal etwas zu dir gesagt, dass er mit dir zusammen sein möchte und Familie sein möchte? Ja, das würde er schon, wenn er die Gleichberechtigung hätte. Mhm. Mhm. Aber du sagst zu mir, er will sich gar nicht ändern, was so seine Grundeigenschaften anbelangt. Ja, ich habe das in der ersten Beziehung schon gehabt mit meinem ersten Kind und da weiß ich, dass ich, wenn ich das mache vom Kopf her, dass ich das gar nicht realisieren kann. Ich habe das in meiner ersten Beziehung ähnlich gehabt und da war der, ich habe das vor 9,5 Jahren schon mal so gehabt und wenn ich das nochmal so mache und gebe ihnen das noch, also quasi meinem zweiten Ex-Partner Sorgerecht, weiß ich genau, dass ich mit dem Gefühl leben muss, dass ich genau das erste, den ersten Fehler gemacht habe, den ersten Schritt vom zweiten in der zweiten Beziehung, das heißt, beziehungsweise das, mit meinem Ex-Partner. Dass du dann nochmal diesen Fehler machen würdest? Ja. Ja. Also muss man, sind alle Warnlampen leuchten jetzt, dass du es nicht tun solltest? Ja, weil nicht? Ich in meiner ersten Beziehung schon einen Rechtsstreit hatte mit meinem ersten Ex-Partner, der mich auch geschlagen hatte, gedemütigt hatte und der aber auch mein erstes Kind vernachlässigt hatte. Ich sag mal grundsätzlich, Bianca, höchste Vorsicht vor schlagenden Männern. Wenn das mehrfach vorgekommen ist, müsste eigentlich das Thema schon erledigt sein. Es sei denn, dieser Mann unternimmt... Er fühlt sich ja bedrängt, er fühlt sich gedemütigt, er fühlt sich... Weil er hat gesagt, er würde sich niemals mit meinem Ex-Partner irgendwie identifizieren können. Ja. Ich mache... Also das ist ja nun schon... Ich glaube, dass du da schon noch genauere Hilfe brauchst. Und auch mit Zeit. Wir haben ja hier nicht so ganz viel Zeit. Deswegen möchte ich dir anbieten, dass dich mein Psychologe, der Inga, jetzt mal anruft. Eine Frage hätte ich noch an dich, Domina. Ja, gerne. Also das ist für mich eine ganz wichtige, darum habe ich dich auch heute eigentlich angerufen. Mhm. Ich habe dich angerufen. Mhm. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich bin jetzt bei dir. Mhm. Und welche Frage wäre das denn? Meine Frage an dich ist, wie würdest du konkret oder was würdest du in meiner Situation tun? Was würdest du zu mir sagen? Okay, ich hab's verstanden. Soll ich das so machen oder soll ich das nicht so? Also, soweit ich das jetzt so schnell sagen kann, was die Beziehung anbelangt, würde ich sagen, Finger weg von diesem Mann. Was jetzt diese Sorgerechtsgeschichte anbelangt, das kann ich jetzt nicht so aus der Hüfte herausschießen, wie man das am besten regelt. Deswegen möchte ich das für dich nochmal anrufen. Aber was eine Beziehung anbelangt, nein. Nein, nein, nein. Aber er hat doch gesagt, er will sich... gerade hast du mir gesagt, du glaubst nicht, dass er sich ändert. Ja, aber Bianca, ich hoffe immer noch. Irgendwo so ein bisschen ein Stück Hoffnung okay, habe ich. Wir machen es so, wir werden dich jetzt gleich mal anrufen und der Inga kann sich mit dir dann über diese Thematik auch nochmal ausführlich unterhalten, okay? Mhm. Alles klar, Bianca. Alles Gute wünsche ich dir. Dann du legst auf und wir melden uns gleich. Und du bekommst noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Dann gibst du dem Inga gleich deine Anschrift. Ich bedanke mich ganz sehr gerne. Herzlich. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, hier ist Hannelore. Die Hannelore ist 62. Guten Morgen, Hannelore. Guten Morgen, Domian. Hallo, Hannelore. Was geht's bei dir? Ich bin so traurig. Ich habe am 3. Januar meinen Bruder verloren. Bauchspeicheldrüsenkrebs. In diesem Jahr? Ja. Und am 14. Januar meinen Mann, auch an Krebs. Am 3. Januar den Bruder? Den Bruder. Und am 14. den Mann? Am 3. Januar meinen Bruder und am 14. Februar meinen Mann. 14. Februar. Und mein Mann, der hat erst angefangen mit Leber- und Lungenkrebs. Mhm. Dann hat er Blasenkrebs. Dann hat er einen Tumor im Kopf gehabt. Und er hat total voll gesessen. Ist diese Krebserkrankung erst ganz spät entdeckt worden bei deinem Mann und diese Erkrankungen? Er war Rentner geworden und hat zeitweise noch LKW gefahren. Er war Fernfahrer. Mhm. Und dann hat er einen Unfall gehabt und dadurch haben die festgestellt, er hat Leber- und Lungenkrebs. Und so ging das immer weiter, Wann wurde das festgestellt? Ja, das ist jetzt 5 Jahre hin. Ach so, das heißt, ihr wart mit den Erkrankungen schon vertraut. Das war keine plötzliche Botschaft. Anfang des Jahres dann. Nein. Und dein Bruder, von dem du gerade gesprochen hast, hatte der auch länger schon gelitten? Nein, der ist im August noch hier bei uns am Ort gewesen in Urlaub. Der wohnt in der Schweiz, hat in der Schweiz gewohnt. Und dann ist er 2 Tage im Hotel gewesen, dann ist er ins Krankenhaus gekommen und von da ist er nicht wieder rausgekommen. Dann haben sie ihn rübergeflogen nach der Schweiz. Da ist er ins Krankenhaus gekommen und von da aus ist er ins Pflegeheim gekommen und da ist er auch verstorben. Das heißt, du hast innerhalb kürzester Zeit 2 ganz nahe Menschen verloren. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ein sehr liebes Verhältnis. Mhm. Und jetzt ist mein ältester Bruder, der ist 73. Mhm. Mein Bruder in der Schweiz war 68. Mein Mann war 69. Der ist jetzt im Mai, wäre er 70 geworden. Mhm. Und mein anderer Bruder, der ist 73, der sitzt vor mit Metastasen. Da können wir auch jederzeit mit rechnen. Ach, der ist auch noch erkrankt. Ja. Deswegen, ich sitze im Rollstuhl, ich bin beinahe mutiert wegen Diabetes. Das heißt, du hast bald keine Kraft mehr? Nein. Du kannst bald nicht mehr? Nein. Das verstehe ich. Ich bin einfach fertig. Ich habe die Tage noch zu meiner jüngsten Tochter gesagt, die ist 36. Ich sage dann, ja, ich möchte einfach gehen. Ich kann nicht mehr. Wie viele Kinder hast du? Drei. Drei. Wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Also zu dem Ältesten und zu der Jüngsten sehr gut. Und die Mittlere, die hat sich total abgekanzelt. Die kommt nicht mehr, sie ruft nicht an. Ich darf die Enkelkinder nicht sehen. Mhm. Und dann ist da ein Urenkelkind, das darf ich auch nicht sehen. Mhm. Ein Urenkelkind schon von der Mittleren? Ja, die hat vier Kinder, die Mittlere, und die das Baby da hat. Das gehen wir auf Schlachter. Ah ja. Also die beiden Kinder, mit denen du einen guten Kontakt hast, kümmern die sich dann auch viel, häufig und oft um dich? Ja, unsere jüngste Tochter, die wohnt hier bei uns mit im Hause. Also die ist tagtäglich. Das ist ja schon mal, ist ja schon mal gut. Ja. Und wie alt ist die jüngste Tochter? 36. Ja. Und der älteste Sohn ist 42. Und da habe ich wirklich einen ganz lieben Kontakt, auch zu der Schwiegertochter. Ne? Ja. Aber ich kann einfach nicht mehr. Meine Kraft ist am Ende. Das verstehe ich. Wenn man das zweimal erlebt hat und jetzt wahrscheinlich nochmal sowas Schlimmes erlebt, dann ist irgendwann... Ist der Punkt da, wo ich auch nicht mehr kann. Wie hast du denn so die letzten Wochen und Monate verbracht? Ich habe immer nur in der Stube im Sessel gesessen und habe hier nur für mich, wie man so sagt, hingedöst. Wenn man mal im Bett gelegen hat, ich habe immer nur gehorcht. Ich habe ihn fünfmal durch den Rettungswagen wegbringen lassen. Ja, ich meine jetzt die letzten Wochen, Monate, wo dein Mann schon verstorben war. Ja, ich bin nur am Weinen, nur am Weinen. Hast du denn außer deinen beiden Kindern, die sich dann doch noch um dich kümmern, noch andere Leute? Nein. Nein? Nein. Keine Freunde, keine Verwandten? Ich habe eine gute Bekannte, da habe ich 2002 mit den Önhausen gelegen, in der Herz- und Diabetesklinik, wo ich das Mein abbekommen habe, und da habe ich heute noch einen ganz lieben Kontakt zu. Aber sonst ist da keiner? Nein, ich möchte auch einfach nicht. Denn, Was machst du denn so den ganzen Tag? Ja, ich meine, ich kann ja laufen, ich habe ja eine Prothese, ne? Mach meine Arbeit, bis die Tochter dann mittags von der Arbeit kommt. Ja, und dann, wie gesagt, dann geht es zum Friedhof hin. Das ist eben der Drang, ich muss jeden Tag hin. Gehst du jeden Tag hin? Hast du es nicht so weit von zu Hause? Nein, das ist nicht weit von uns. Das geht dann, ja. Hat dein Mann in den letzten Tagen oder vielleicht sogar ganz in der letzten Stunde irgendwas noch zu dir gesagt? Hat er dir irgendwas auf dem Weg mitgegeben? Nein, eben nicht. Er ist am 13. Februar, das war auf dem Samstagmorgen, ganz normal aufgestanden und hat auch gesagt, er hat keinen Appetit. Ich sagte, du musst aber ein bisschen was essen. Und dann hat er auch was gegessen. Und dann sagt er mir mal, ich glaube, ich gehe heute noch ins Krankenhaus. So, und dann haben wir erstmal in der Uniklinik in Münster angerufen, was wir machen sollten, ob wir ihn selber bringen oder mit dem Krankenwagen. Wir sagten die, nein, mit dem Krankenwagen, das wäre besser. Naja, gut, dann haben wir ihn auch wegbringen lassen und dann sind wir Sonntagnachmittags hingefahren, haben ihn noch besucht. Ja. Und da sagt er, wollte ja noch nicht gehen, dann kann ich noch ein bisschen schlafen. Aber wenn ich das gewusst hätte, was dann kam, ich wäre nicht weggefahren. Was kam denn dann? Wir waren so circa 18:30 Uhr wieder zu Hause. Und abends um 11 Uhr ging hier das Telefon. Da war die Uniklinik dran. Da sagten sie nur, wir möchten bitte kommen. Es ginge mit ihm die Nacht noch zu Ende. Da waren wir um 10:50 in Münster und um 13:30 ist er verstorben. Das heißt, es ging... Er hat nichts mehr mitgekriegt. Er hat so einen Anfall gekriegt. Wir konnten uns, wie gesagt, nicht mehr unterhalten, nichts mehr. Das heißt, er hat zwar ein langes Leiden gehabt, vorher viele Jahre, wie du es gerade gesagt hast, dann aber einen doch schnellen Tod. Ja, und da komme ich nicht mit klar. Aber er war ja nun sehr lange krank und da stand ja das so im Raum, dass er vielleicht früher sterben wird als du. Hat er mal was zu dir gesagt, wie du dann weiterleben sollst? Nein, gar nicht. Habt ihr überhaupt über den Tod gesprochen? Haben wir darüber gesprochen, ja, aber er hat immer gesagt, wenn ich ihn gefragt hatte, ich sag, wie geht's dir? Mir geht's gut. Er ist Fahrrad gefahren, er ist spazieren gegangen, als wenn nichts gewesen ist. Also er hat das vielleicht auch ein bisschen verdrängt. Er hat es verdrängt. Er wollte gar nicht so intensiv darüber sprechen. Nein. Was dann ist und wie du weiterleben sollst. Nein. Und all diese Themen wollte er gar nicht haben. Nein, er wollte die nicht ansprechen. Und dann habe ich auch, wie er dann verstorben war, mit dem Arzt ein Gespräch gehabt. Und da habe ich ihn nur gefragt, ist er ein anderer Mensch, wenn er von der Welt geht? Sagt er, ja. Sagt er, und ihr Mann war wirklich, er war nicht krank, er war todkrank. Oder er wollte ihnen das auch nicht antun und wir durften ihnen, auch, also mir durften sie nichts sagen, weil er das verboten hatte. Ne? Also ich sollte jetzt gar nicht wissen, wie schwer krank das er war. Wie findest du das im Nachhinein, dass man dir das nicht so gesagt hat? Ja, ich muss es akzeptieren. Ich kann es nicht mehr ändern. Hättest du es lieber gewusst? Ich hätte es lieber gewusst. Ja, glaube ich. Ich meine, wir waren 42 Jahre verheiratet, ne? So war der Schock noch größer? Ja. Und das heißt ja in guten und schlechten Zeiten. Das ja. heißt, dass man auch in schlechten Zeiten dann ehrlich zueinander ist und dem anderen auch. Wahrscheinlich hat dein Mann es natürlich nicht gemacht, um dich zu ärgern, sondern er wollte dich nicht belasten, er wollte dich schützen. Genau. Aber es war vielleicht eine falsche Rücksichtnahme. Ja. So hättest du dich vielleicht auch schon viel länger darauf einstellen können. Ja, genau. So war es dann wirklich ein Schock. Ja, und ich komme da nicht mit klar. Also ich sag dir mal, Hannelore. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, ich bekam laufend Anrufe. Mein Mann nannte mich immer Lörken. Und das weiß kein Wildfremder. Und wir haben auch eine Geheimnummer, Geheimtelefonnummer. Und dann wurde ich, war 14 Tage tot, da wurde ich laufend angerufen. Hallo Lörken, ich bin's, wolltest du mich noch nicht abholen? Und so ging das immer wieder. Wer war das? Mit Unbekannt ging der hier rein. Es war eine Männerstimme. Also jemand, der dir schaden wollte. Genau. Genau. Also, Hannelore, dass du natürlich nach zwei so Schicksalsschlägen jetzt am Boden noch zerstört bist, das ist, glaube ich, völlig normal. Das wär jeder Mensch, ich auch und alle, die jetzt zuhören. Ja. Jeder. Und dass so ein Schock auch eine Zeit braucht, um sich etwas davon zu erholen. Ist auch normal, aber gib doch dir, du bist 62 Jahre erst alt, gib doch dir und dem Leben noch eine Chance. Das aber ich habe schon mal diesmal dran gedacht und ich habe es auch ausgesprochen zu unserer Tochter. Ich sage, Tanja, ich möchte einfach gehen. Was sagt denn deine Tochter dann? Ja, was sagt sie? Sie sitzt da und weint, ne? Deine Tochter wäre sicher sehr, sehr, sehr traurig, wenn du gehen würdest. Guck mal, du hast deine Tochter. Du hast die Tochter, die wohnt im Haus, du hast die andere Tochter. Ja, die andere Tochter habe ich ja nicht. Nein, den anderen Sohn, das genau. Ja, so der Sohn. Und auch da ist auch ein Enkelsohn, der ist 8 Jahre alt, ne? So, da sind ja schon doch nahe Menschen um dich herum, für die es sich auch lohnt zu leben. Ja, das ist schon richtig. Die dir auch irgendwann wieder eine Lebensfreude geben können. Dass du das im Moment nicht so richtig empfinden kannst, verstehe ich sehr gut, weil du richtig tief in der Trauer drin sitzt. Aber auch da gibt es einen Weg raus, wenn man sich die Dinge anschaut, für die es sich lohnt zu leben. Zum Beispiel für deine Tochter. Ja, das ist schon richtig. Aber trotzdem, es tut alles so weh. Wärst du bereit, dir auch ein bisschen von außen helfen zu lassen? Ja, würde ich wohl. Aber wo soll ich hin? Sollen wir mal im Hintergrund gemeinsam überlegen, was wir machen könnten? Ja. Da gibt es, du wohnst in der Nähe von Münster, ne, sagst du? Nein, mein Mann hat in Münster gelegen im Krankenhaus. Ich wohne in Verfenow, das ist Kreis Gütersloh. Ah ja. Das ist ja gut. Da werden wir schon was finden für dich. Sollen wir das mal versuchen? Ja, das wäre nett. Sehr gerne, Hannelore. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Inga, gleich zurückgerufen. Ja, das ist schön. Alles Gute von Herzen, sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema diese Woche, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt verboten. Das ist das Thema der Woche. Und ich möchte gerne folglich mit Leuten reden, die schon einmal was Verbotenes getan haben in ihrem Leben. Oder auch gerne mit Leuten, ja, die es reizt, mal etwas Verbotenes zu tun. Das können Verstöße gegen Gesetze sein, aber es können auch Verstöße gegen moralische Prinzipien sein. Also verboten. Was habt ihr schon Verbotenes getan? Im rechtlich, strafrechtlichen Sinne oder im moralischen Sinne? Was würde euch mal reizen, Verbotenes zu tun? auch im strafrechtlichen Sinne oder im moralischen Sinne. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch schon am besten mal per Mail an domian@wdr.de und dann gerne auch am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr unser Thema verboten. Heute aber Freithemennacht, wie immer montags, und hier ist die Alexandra, die ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Alexandra, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es gibt viele Themen. Also was mich belastet, einmal, dass ich entstellt bin. Warum bist du entstellt? Durch eine Krankheit, die sich Trichotillomanie nennt. Erklärst du sie uns? Ich reiße mir die Haare raus. Alle Haare? Ja, das sind Kopfhaare, die Wimpern, die Augenbrauen, die Schamhaare, Beine an, also Haare an den Beinen. Wie viele Haare hast du noch im Körper? Ja, also die, das war die erste Zeit, wo alles der Fall war. Was heutzutage jetzt noch ist, die Wimpern. Was heißt die, was heute noch ist? Sind die noch da, die Wimpern? Also ich mache das seit 23 Jahren. Ja. Und ja, seit etwa 5 Jahren reiße ich mir nur noch die Wimpern raus. Ach so, die anderen Haare bleiben jetzt stehen. Genau, das ja, das Augenbrauen wächst fast nichts mehr nach. Also da ist nur noch ein Drittel davon da, was ursprünglich mal gewachsen ist, ja. Also hauptsächlich geht's um die Augen und vor allen Dingen um die Wimpern. Ja, genau. Tut das nicht höllisch weh, immer so eine Wimper? Ich versuch's gerade mal. Ich will es gar nicht versuchen, das tut ja total weh. Nee, das tut nicht weh. Wenn man zieht nee, auch dieses Häutchen von... Ich spüre keinen Schmerz. Also hast du gar keine Wimpern zurzeit? Nein. Wachsen Wimpern eigentlich nach? Sie wachsen noch nach, aber die reiße ich mir gleich wieder raus. Und die Augenbrauen... Ja, ich schminke mich und ich gehe nur geschminkt aus dem Haus und ja, ist schon ein Problem, weil ich halt ständig vorm Spiegel stehe. Ja, du sagst, du bist entstellt. Ja, wenn ich mich abschminke, kann ich mich selbst nicht angucken. Gehst du denn mit künstlichen Wimpern raus? Nein. Das fällt dann nicht so sehr auf, dass du keine Wimpern hast. Doch, wenn man mich vom im Profil anschaut, dann sieht man das. Sieht man es, ja. Und die Augenbrauen kannst du natürlich nachspinken und die Augen auch, ja. Hast du denn auf dem Kopf jetzt wieder richtig volles Haar? Ja, ich habe sehr volles Haar, ja. Wenn du dir früher dicke Haare auch. Wenn du dir früher alles rausgerissen hast. Das war von auf den Haaren war das der Pony, der gefehlt hat. Und da habe ich dann einige Haare drüber wachsen lassen, dass man das nicht gesehen hat in der Schule. Das fing an, du sagst, du warst... Mit zehnhalb. Mhm. Du hast ja auch, als dann die Zeit kam, die Schamhaare rausgerissen. Ja. Auch das muss doch tierisch wehtun. Nein, tut nicht weh. Tut es dir nur nicht weh? Wie? Ja, also mir tut's nicht weh, nein. Ich wollte sagen, also wenn ich es machen würde, schon an den Augen, würde es mir schon sehr wehtun, es würde eine große Überwindung kosten. Warum machst du das? Es gibt verschiedene Gründe. Einmal die Einsamkeit. Ich fühle mich sehr einsam, ich habe niemanden. Aber das warst du mit 10 Jahren auch schon? Mit 10, 12? Ja, also es gibt dann noch ein Grund, dass ich halt auch mit 4,5 Jahren vergewaltigt worden bin. Verstehe. Und mit 4,5 Jahren? Ja, und da habe ich halt dann später gedacht, dass mich der Täter nicht erkennen sollte, wenn ich das mache. Ach. Dass der Täter dich nicht erkennen soll. Ja, aber es hat nicht funktioniert. Wer war der Täter? Ja, den habe ich dann als Erwachsener noch einmal kennengelernt, wieder getroffen. Ich wusste, ich habe ihn nicht erkannt. Ich wusste nicht, dass es war und habe mit ihm dann eine 5-jährige Beziehung geführt. Wie bitte? Ja. Und wer wusstest du es dann, dass er es war? Ich habe das durch Kleinigkeiten habe ich das dann, kamen Erinnerungen durch die Unterhaltung, durch Orte, wo ich dann war. Und da kam ja eine Erinnerung nach der anderen wieder zurück. Wie viel älter ist denn dieser Mann als du? 22 Jahre älter. 22 Jahre älter? Ja. Hast du eine Erinnerung an diese Vergewaltigung? Ja. Es waren zwei Männer. Und er war dabei? Und er war dabei, ja. Wie kamen denn diese beiden Männer an dich, kleines Kind, heran damals? Das war ein Kunde von meinem Vater, der selbstständig war. Ist das einmal passiert? Nein. Also beim ersten Mal, es gibt einen Zeugen, das ist jetzt das nächste Problem, der wohnt in meinem Haus, dieser Zeuge. Der wohnt heute in meinem Haus und der hat beim ersten Mal hat es verhindern können damals. Und und beim zweiten Mal halt nicht. Beim zweiten Mal ist es passiert und... Warum hat dieser Zeuge nicht Alarm geschlagen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe auch nicht den Mut, den also es ist ein Nachbar jetzt von mir, den drauf anzusprechen, weil dann würde ich mein Gesicht verlieren. Dieser Nachbar, der hat zugegeben, dass er damals diese Vergewaltigung verhindert hat und er ist noch immer im Glauben, dass es auch nicht mehr passiert ist danach. Dieser Nachbar könnte diesen Mann, der es getan hat, könnte bezeugen, dass der das ist. Ja, theoretisch schon, ja. Mhm. 4,5 Jahre, sagst aber du. Aber ich habe halt wie auch bei dem Karlmann jetzt, ich habe keine Beweise. Ich habe nur meine Erinnerung und diesen einen Zeugen, ja. Ich möchte nochmal auf die Erinnerung zurückkommen. Mit 4,5 Jahre. Also ja, ich bin, als es fertig war damals, bin ich rausgerannt, schreiend, durch eine Parkanlage zum nächsten Postboten. Und das war am 1. April und der Postbote, ich habe das dem erzählt, versucht zu erzählen, was passiert ist. Und er hat es für einen Scherz gehalten. Lass mich kurz fragen. Du sprachst von einer Vergewaltigung. Ja. An einem 4,5-jährigen Kind. Ja. Das heißt, es ist zum Geschlechtsverkehr gekommen. Ja. Das heißt, bei einem 4,5-jährigen Mädchen, wenn zwei Männer Geschlechtsverkehr mit einem so kleinen Kind ausüben, muss dieses Kind doch regelrecht verletzt im Genitalbereich sein. Warst du verletzt im Genitalbereich? Ich habe ein Kondom benutzt. Na gut, das schützt nicht vor Verletzungen. Ja. Ich habe auch am Steißbein, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, am Steißbein, die Ärzte sagen, das ist ein angeborener Fehler. Aber da habe ich... Hast du geblutet? Was bitte? Hast du geblutet? Ich glaube nicht, nein. Ich weiß es nicht mehr. Also du bist doch dann ich habe keine Blutspuren gehabt, nein. Du bist doch bestimmt dann nach Hause zu deiner Mutter gelaufen. Ja, ich habe meinem Vater das erzählt und dann gab es ein Gespräch mit meiner Mutter zu dritt. Und meine Mutter meinte, ich sollte zum Kinderarzt gehen und da war ich dann auch gewesen, hatte mit dem Kinderarzt alleine gesprochen und der Kinderarzt sagte zu meiner Mutter hinterher, dass es wahrscheinlich nicht sein kann, dass ich die Wahrheit erzähle. Warst du da? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Weil meine Eltern mir das dann erzählt haben. Hinterher. Das ist ja eine komische Geschichte. Ja, ich würde mir das nur einbilden. Was mir ganz rätselhaft ist, wenn ein so kleines Kind vergewaltigt wird, ja, und ein Arzt sich das anguckt, muss der Arzt... Der hat nur mit mir geredet, er hat mich nicht untersucht. Hm. Weil, ich weiß nicht warum, es war vielleicht zu lang her, aber oder ich habe schon gebadet gehabt oder was auch immer. Aber deine Mutter muss dich doch angeguckt haben und untersucht haben. Aber eine Mutter merkt doch, dass mit dem Kind kolossal etwas nicht stimmt. Meine Eltern haben mir nicht geglaubt. Und bis heute wird nicht mehr drüber geredet. Also, es gibt einen engen Zusammenhang mit dem, was auch immer damals passiert ist. Es muss etwas Schlimmes gewesen sein, dass du so etwas tust, dass du dir dein Leben lang die Haare ausreißt. Mit der absurden Vorstellung, dann erkennt mich der Täter nicht wieder, wenn ich mir die Haare ausreiße. Ja. Bist du denn in der Zeit oder gar heute immer noch in einer psychiatrisch-psychologischen Behandlung? Ich möchte in psychologische Betreuung gehen, ne? Mhm. Und habe aber 3 bis 4 Monate Wartezeit. Warst du denn schon mal in einer ähnlichen Betreuung? mal ein halbes Jahr in Therapie vor 4 Jahren, aber das war ein anderer Grund. Also das war jetzt nicht der Grund. Also ich habe meine Kindheit nie irgendwie in der Therapie verarbeitet. Warum nicht? Da ist auch noch mehr passiert. Warum nicht? Ja. Weil es immer weiter ging. Also ich habe immer funktionieren müssen und... Weil letztendlich, Alexander, ist das ja deine einzige Rettung, wenn du wirklich in einer Therapie beim Arzt, beim Psychologen dich so weit wie möglich, es für dich möglich ist. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon sehr viel erzählt hier. Wenn du dich öffnest, nur dann wirst du ja auch gemeinsam das vielleicht auch verarbeiten können, was geschehen ist. Ja. Du sagst, da steht jetzt etwas an. Du hast nur eine Wartezeit. Ja, 3 bis 4 Monate, ja. Mhm. Was hältst du davon? Ich bin auch mir nicht sicher, ob das jetzt die richtige Praxis ist. Also ich möchte da schon jemand als Psychologen haben, der vielleicht auch Vergewaltigungsopfer schon einmal betreut hat. Absolut, finde ich auch. Ja. Ich habe es so verstanden, ist das eine Klinik, in die du gehst? Nein, keine Klinik. Ach so. Ich war vor 5 Jahren schon einmal in 2 Kliniken gewesen, einmal 2 Monate lang, und da habe ich es geschafft, dass ich mir die Wimpern habe wachsen lassen, weil ich 24 Stunden immer jemand um mich rum hatte. Aber die haben nicht mit dir über die Vergangenheit geredet? Nein. Ich habe mir damals eingebildet, ich werde von Kameras beobachtet und dann sind auch die Wimpern wieder gewachsen. Ach so. Ja, aber das ist ja alles nur Symptombehandlung. Man muss sich ja mit dir ganz intensiv beschäftigen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das die richtige Adresse ist, wo du da hingehst, ja, dann werden wir dich jetzt im Hintergrund von meinem Fachmann beraten lassen. Mhm. Okay? Ja, gut, danke schön. Das machen wir. Alexander, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass es vorangeht und dass es dir besser geht demnächst. Dankeschön. Alles Liebe, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Hier ist Jasmin. Die Jasmin ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jasmin. Um was geht's? Um meine Mutter. Was ist los? Sie ist seit fast 10 Jahren alkoholkrank. Und es ist halt momentan nicht sehr einfach für uns, weil wir halt kein Ende in Sicht sehen. Also egal, was wir tun, egal, was wir machen, es ist, sie sieht es halt nicht als Hilfe an, sondern mehr als Angriff. Wie lebt denn die Mutter? Wie lebt die Mutter? Alleine. Ja, wo ist der Vater? Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 8. Mhm. Und da war es halt ein Hin und Her, sind wir ins Heim gekommen und dann ist er dann nachher mit einem Arbeitskollegen von meinem Vater zusammengekommen und der ist dann vor fast 10 Jahren, das war der Auslöser gewesen, gestorben. Mhm. Mit 51. Mhm. Und seitdem... Das war der Auslöser? Ja. Du sagst wir, es gibt noch mehr Kinder? Ja, also einen jüngeren Bruder und einen älteren. Ja. Und wobei der Ältere sich so ein bisschen, der hat erst seit 2-3 Jahren was damit zu tun, weil er halt selber Probleme hatte in der Familie, also mit seiner eigenen. Und mein jüngerer Bruder ist dann eher so, wenn es um das Finanzielle geht, dass er halt da so ein bisschen einspringt. Aber so alles, was halt mit Betreuung und Sauber machen. So menschlich bist du die nächste Person an ihr heran. Wohnst du nahe, in ihrer Nähe? Was heißt nahe? Also drei mit der Bahn sind eine Stunde ungefähr entfernt. Achso, also, das ist ja doch schon weit dann. Ja. Wie oft fährst du hin? Es kommt darauf an, wie ich mich fühle. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass sie was getrunken hat, dann eher seltener, weil ich halt dann auch halt angegriffen werde von ihr. Und körperlich? Weniger. Also mehr verbal. Mhm. Also, und das macht sie halt bei meinen Brüdern überhaupt nicht. Mhm. Und da muss ich halt immer gucken, wie halt meine psychische Lage ist, ob ich das jetzt verkraften kann oder nicht. Verstehe. Beschreib mir mal, wie stark ihr Alkoholismus fortgeschritten ist. Also sie steht kurz vor der Leberzirrhose. Wie viel trinkt sie? Also momentan gar nichts, weil sie jetzt vor 2 Wochen auf die Intensivstation gekommen ist, weil sie innere Blutungen hatte. Oh. Und ist auch noch im Moment im Krankenhaus? Nein, sie ist jetzt seit letzter Woche ist sie entlassen worden. Da war ich auch die ganze Zeit bei ihr in der Wohnung gewesen, habe erstmal die Wohnung wieder auf Vordermann gebracht. Die ist verkommen, die Wohnung? Ja, war sie. Mhm. Weißt du, wie viel sie vorher getrunken hat? Kannst du es ungefähr abschätzen? Also viel. Also sie hat halt, wenn sie jedes Mal von einer Entgiftung kam. Das hat sie gemacht schon? Ja, sie war auch in der Langzeittherapie. Und dann war es halt so, da hat sie mit Bier wieder angefangen, dann Wein und dann wurde es halt immer härter und... Wie viel Mal hat sie schon eine Entgiftung gemacht? Sechsmal, siebenmal, ich weiß es nicht. Und jetzt hat man ihr im Krankenhaus gesagt, dass sie kurz vor der Leberzirrhose steht? Sie ist davon ausgegangen, dass sie schon hat, aber ihr hat man jetzt gesagt, dass sie halt nur jetzt noch etwas daran ändern könnte. Da wurde nie eine Probe von genommen, man ist einfach nur von den Leberwerten davon ausgegangen und der Arzt hat ja dann auch in meinem Beisein dann auch gesagt, also wenn sie jetzt nicht die Kurve kriegen, dann ist es auch vorbei, also. Glaubst du, dass das eine Wirkung hat? Nein. Hast du die Sorge, dass sie jetzt vielleicht gerade jetzt in diesem Moment auch schon zu Hause sitzt und trinkt? Nee, jetzt glaube ich noch nicht, weil sie einfach noch viel zu schwach ist, weil die hatte halt einen sehr hohen Flüssigkeitsverlust und hat auch Blutkonserven bekommen und es ist jedes Mal, ob es jetzt in der Entgiftung war oder halt in der Langzeittherapie, dass sobald es ihr besser ging und sie sich stärker gefühlt hat, meinst du, ach, dann kann ich mir ein Bierchen erlauben oder dann kann ich mir mal einen Wein erlauben. Was war denn eigentlich der akute Anlass, dass sie jetzt in die Klinik gekommen ist? Weil sie halt Blut gespuckt hat und halt auch im Kot halt Blut hatte. Also absolute Warnsignale von allen Seiten. Ja, also sie wollte auch nicht. Also wir sind da mit mehreren Leuten hin und haben da auch versucht zu überreden, wie jedes Mal. Und sie wollte nicht und dann ist mir auch so, da habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht gehst, dann packe ich dich oder ich rufe den Notarzt oder sonst irgendetwas. Also eine schwere Belastung für Angehörige. Ja. Eine ganz schwere Belastung. Ja. Will sie sterben? Bitte? Will sie sterben? Manchmal habe ich das Gefühl schon, ja. Das klingt so, wie du es mir gerade beschreibst, dass sie überhaupt kein Interesse mehr am Leben hat und keine Hoffnung mehr hat. Nein. Wie alt ist deine Mutter? 52. 52 erst? Wie war sie denn früher, vor 10 Jahren drauf? Lebensfroh, also mehr eine Freundin als Mutter. Feiern gegangen und Spaß gehabt und ich konnte mit ihr über alles reden. Sie war für jeden anderen auch ein Ansprechpartner. Umso schlimmer für dich, diesen Verfall mitzuerleben. Ja. Wie erklärst du dir, dass sie dann trotz mehrfacher Entgiftungen und trotz mehrfacher Therapien die Kurve nicht bekommen hat? Ich weiß nicht, vielleicht weil sie sich die Schuld für den Tod von meinem Stiefvater gegeben hat. Warum sollte sie das? Weil sie sich kurz davor von ihm getrennt hat. Ach so. Obwohl sie ihn geliebt hat, um nur etwas zu erreichen, was sie gerne möchte. Was wollte sie denn? Sie wollte, dass er offen zu der Liebe steht und auch etwas zu der Beziehung beiträgt. Und dann ist er gestorben? Ja. An was ist er gestorben? Er hat einen stillen Herzinfarkt gehabt. Das heißt, er ist im Schlaf gestorben und meine Mutter hat gedacht, er ist halt eingeschnappt. Und nach einer Woche haben wir ihn dann, also beziehungsweise haben wir dann die Wohnung aufbrechen lassen. Und er lag dann halt schon längere Zeit dann. Das ist natürlich auch wirklich sehr tragisch, auch eine tragische Verkettung der Umstände. Ja. Und sie macht sich die Vorwürfe, dass ihm das so sehr zu Herzen gegangen ist, dass er in der Nacht gestorben ist. Richtig, weil es in der Vergangenheit bei ihr nicht anders war. Sie hat schon viele Schicksalsschläge zurückstecken müssen. Mhm. Also sie hatte es nicht bei der Mutter groß geworden. Die Uroma, da hat sie das Gefühl gehabt, die sind im Streit auseinandergegangen, als sie gestorben ist. Ihre eigene Mutter, dass sie im Streit auseinandergegangen ist. Hat sie das damals direkt gesagt? Gut, du warst ja noch so klein, vielleicht kannst du es nicht mehr in Erinnerung, aber hat sie sofort gesagt, das bin ich schuld? Ja. Sie hat sich schuldig gefühlt, die ganze Zeit. Und diese Schuld hält bis heute an? Ja. 10 Jahre. Ja. Und der Körper ist ruiniert? Ja. Das finde ich so bitter, für dich jetzt auch, oder für euch Geschwister, weil man kann ja nichts machen. Nee, man steht da einfach vor. Ja, ja. Ihr oder du hast wahrscheinlich jetzt schon so viel gemacht und habt geredet und geredet und geredet und gemacht. Also wir haben, als sie in Langzeittherapie war, habe ich halt versucht, für sie eine neue Wohnung zu finden, weil die alte Wohnung halt Hochparterre war, also im Dachgeschoss. Und wir haben uns da bemüht und haben dann geguckt, dass wir Möbel besorgen und. Und das Schlimmste für mich war halt einfach, dass als dann sie war wieder im Alkoholrausch und dann bin ich halt zu ihr gefahren und habe halt unseren Familienhund rausgeholt. Der war mittlerweile auch schon 15 Jahre alt und dann war der halt bei mir gewesen und zwei Wochen später ging es ihm sehr schlecht und in der dritten Woche ist er halt bei mir gestorben und sie macht mich halt dafür verantwortlich und das sind dann halt so Dinge. Macht sie dich dafür verantwortlich, auch wenn sie nüchtern ist? Nein. Nur im betrunkenen Zustand. Ja. Da kommen viele Dinge. So. Der mein Vater hätte mich besser nicht auf die mich gezeugt und keine Ahnung was. Und das muss man alles aushalten. Ja. Und man weiß, dass es nicht eigentlich die Mutter ist, die da spricht, sondern die Sucht spricht so. Ja. Und auf der anderen Seite sage ich mir immer, man sagt ja immer kleine Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit und davon muss ich mich dann halt immer so ein bisschen abtun, dass ich dann sage, okay. Ja, das kann vielleicht, wenn man sich mal einen zischt, dass man da eher die Wahrheit sagt, aber nicht, wenn jemand schwer alkoholkrank ist, ja. dann ist alles degeneriert, das ganze Gehirn ist kaputt und das darfst du überhaupt nicht ernst nehmen, das ist nicht deine Mutter, die da spricht. Das ist aber schwer. Ja, das glaube ich. Hast du denn mal jetzt ist sie ja nüchtern, hast du denn ihr mal gesagt, dass du unglaublich traurig wärst, wenn sie sterben würde? Habe ich ihr schon gesagt. Und dann sagt sie immer, ihr braucht mich ja eigentlich nicht, ihr seid erwachsen. Also ist ein Panzer. Ja. Hast du das Gefühl, am Ende dann in deiner Möglichkeiten und Kräfte zu sein? Ja, absolut. Ich habe gerade so, während du sprichst, auch den Eindruck, weil es klingt so aussichtslos. Ist es auch. Also ich. Es wäre ja jetzt die allerletzte Chance, ne? So habe ich es verstanden. Ja, ist es auch. Und wenn sie das nicht kapiert und wenn sie das nicht will, dann ist es ihr Schicksal, dann ist es ihre Entscheidung. Aber diese Entscheidung trifft sie vielleicht nur wegen dem Alkohol. Die trifft sie, ja, klar, das ist natürlich jetzt eine irrationale Verkettung des Ganzen. Aber das Merkwürdige ist ja, dass sie auch im nüchternen Zustand offensichtlich keine Impulse mehr spürt für ein besseres Leben. Nein. Sie sagt zwar immer, ja, ich will ja was tun, aber sie ändert schlussendlich nichts dran. Also es sind viele da, die ihr helfen wollen, aber sie nimmt die Hilfe halt nicht an. Und wenn man so in so einem Stress ist, wegen eines Alkoholikers, läufst du da Gefahr, auch mal zur Flasche zu greifen? Also es ist bei mir so, dass ich schon öfter mal abends ein Bier trinke oder aber ich fühle mir dann immer, wenn ich ja merke, wenn ich mir zum Beispiel die zweite Flasche aufmachen möchte, dass ich dann merke, so nee, weil ich gar nicht, ich habe dann einfach Angst, dass ich genauso werde wie meine Mutter. Ja, genau. Hast du mal überlegt, mit den anonymen Alkoholikern Kontakt aufzunehmen? Hab ich. Hast du? Meine Mutter will da nicht hin. Ja, aber es gibt ja auch, ich meine jetzt bezogen auf deine Person, weil du brauchst ja auch hier so Unterstützung und jemanden, der dich so ein bisschen leitet und führt. Es gibt ja Gruppen von Angehörigen von Alkoholikern, weißt du das? Ja, aber es fällt mir auch genauso schwierig, wie meine Mutter die Hilfe anzunehmen. Nein, immerhin hast du dich hier gemeldet und hast in einer großen Öffentlichkeit gesprochen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon öfter aufgelegt. Weil ich einfach Angst hatte, darüber zu sprechen. Weißt du, so für den normalen Menschenverstand ist glaube ich, so ein Punkt erreicht, wo man sagen würde, es geht wahrscheinlich nicht mehr anders, man kann ihr nicht helfen, aber es widerstrebt mir, so etwas auszusprechen. Deswegen würde ich diese Chance oder diese Möglichkeit nochmal nutzen, nimm mal Kontakt mit den Angehörigen von anonymen Alkoholikern auf. Vielleicht kriegst du doch noch einen neuen Impuls, vielleicht doch noch eine neue Sichtweise. Tu es für dich, damit du auch hinterher sagen kannst, ich habe wirklich alles unternommen, mir stand nicht mehr in meiner Macht. Nicht, dass du auch so wie deine Mutter dir irgendwann endlose Vorwürfe machst und sagst, ach, hätte ich doch noch das gemacht, hätte ich das noch gemacht. Ja. Wir gucken jetzt mal und suchen mal ein paar Adressen für dich raus, wo du dich schnell hinwenden kannst. Das muss ja alles flott gehen, das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern. Nee. Und dann musst du es machen und mach es auf jeden Fall. Mach ich. Ja? Okay. Alles gut, Jasmin. Wir, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Diana. Diana ist 36. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Diana, um was geht's? Ist folgendes. Ich bin an MS erkrankt. Und habe soweit Vorbereitungen getroffen, dass ich mich, dass ich nicht weiter leben möchte. Ja, wir hatten ja am Freitag ja, so ein klein wenig über aktive Sterbehilfe gesprochen. Ja, und zwar habe ich mich bei Dignitas angemeldet. Das ist die Sterbehilfeorganisation in der Schweiz. In der Schweiz, richtig. Aber auch schon 4.000 Euro bezahlt. Das muss man, glaube ich, um Mitglied zu werden und... richtig, genau. Lass uns mal eins nach dem anderen besprechen. Wie lange bist du an MS erkrankt? Ich weiß es seit 2007. Wie fortgeschritten ist die Erkrankung heute? Mittlerweile, also so, dass ich halt ja, am Rollator laufe und teilweise im Rollstuhl bin und Rentnerin bin, hat man natürlich meinen Job verloren. Ja. Mein Partner verloren. Ja. Und ja, bin mittlerweile der Meinung, dass ich halt meiner Familie das auch nicht antun möchte, als Pflegefall zu enden. Du klingst ja so, während du sprichst, noch relativ vital. Ja. Und du kannst dich auch noch bewegen, du kannst auch, ja, wenn auch am Rollator gehen. Ja. Also du kannst in einer gewissen Weise doch am Leben noch teilhaben. In gewisser Weise schon, aber irgendwo hat man den Sinn verloren. Mhm. So. Das Problem ist einfach, dass man keine Last sein möchte. Aber noch bist du es ja nicht. Noch nicht, aber es kann natürlich schnell werden. Wie schnell kann das passieren? Also ich habe eine Freundin, die Cousine hat auch MS und die ist im Pflegeheim und kann nicht selbst sprechen, wird künstlich ernährt und liegt da einfach nur noch. Mhm. Das möchte ich halt nicht. Andererseits, es ist ja eine sehr mysteriöse und heimtückische Erkrankung. Ich habe im Verwandtenkreis auch einen Fall, dass es dann auch über lange Phasen relativ gut geht und es zu keiner Verschlechterung kommt. Kann das bei dir nicht auch so sein, dass der Zustand sich jetzt stabilisiert für eine Weile? Es hat sich eigentlich stabilisiert, muss ich sagen. Aber die Nervenschmerzen und die Migräne und das ist einfach, muss ich sagen, schwer auszuhalten. Wie stark sind die Schmerzen? Es ist schon so, dass ich jetzt, wo das Wetter ewig umspringt, schon 2-3 Tage einfach nur im Bett liege und mich mit Schmerzmitteln vollpumpe. Mhm. Du sagst, dein Partner hat dich verlassen? Mein Partner hat mich verlassen. Wegen der Erkrankung? Ich denke schon, ja. Du denkst schon? Also es ist, wir waren halt zusammen, er ist selber Arzt gewesen oder ist noch Arzt. Und seit ich halt diese MS habe, haben wir gar keinen Kontakt mehr. Wie? Von heute auf morgen? Ja, von heute auf morgen. Ach, wie lange wart ihr denn vorher zusammen? 5 Jahre. Wie, dann habt ihr von heute auf morgen keinen Kontakt mehr? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Der Mann ist Arzt? Ja. Natürlich als Arzt weiß man natürlich, was auf einen zukommen kann. Bei MS. Aber nicht muss. Nicht muss. Und ich, nach der Diagnose, beschreib das mal, wie verlief das? Du hast die Diagnose. Es ist so, dass die Diagnose eigentlich gar nicht so klar war. Es fing an mit Rückenschmerzen und ich wurde auf Bandscheibenvorfall behandelt, 3 Wochen lang. Was natürlich auch die Symptome zeigt. Nur nachher hat er selber noch gesagt, also das ist wahrscheinlich kein, so wie du läufst, das kann nicht kein Bandscheibenvorfall sein. Mhm. Jetzt gehen wir erstmal zum anderen Orthopäden und dann sehen wir weiter. Mhm. Und als ich beim anderen Orthopäden war, er sagte dann, das ist auf keinen Fall ein Schlag. Also ein Bandscheibenvorfall, da muss irgendwas Neurologisches sein. Mhm. Daraufhin wurde ich weiter zum Neurologen geschickt. Ja. Und der ahnte dann schon solche Sachen. Und dann war ich sofort in der neurologischen Klinik und ja, und dann wurde das festgestellt. Die haben das da diagnostiziert? Richtig. Durch eine Lumbarpunktion, man kriegt ja Gehirnwasser wieder entnommen und dann kann man das 100% feststellen. So, und wie hat dann dein Mann, dein Freund, dein Partner reagiert? Eigentlich im Prinzip ist es so, dass er durch eine Freundin erfahren hat, dass ich MS habe. Und seitdem wir gar keinen Kontakt mehr haben. Das verstehe ich nicht. Ihr wart 5 Jahre zusammen, ihr habt zusammen gewohnt. Nee, wir haben nicht zusammen gewohnt. Na gut, aber ihr wart 5 Jahre zusammen. Ja. Und wieso erfährt er dann von einer Freundin, dass du MS hast? Weil ich selbst so durcheinander war und so noch in meiner, im Krankenhaus, so noch in Delirium, sag ich mal, dass die Freundin einfach sagte, komm, ich mach das, ich ruf den an und sag ihm das. Aber eigentlich müsste man da, wenn man 5 Jahre mit jemandem zusammen ist, sofort selbst einen Krankenhausbesuch machen, richtig, wenn die Freundin... Richtig, genau. Ich habe erwartet, dass er kommt und vielleicht, ne, ja, aber ich denke, der hat da so einen Schock drüber. Und, und danach hast du nichts mehr von ihm gehört? Nein. Gar nichts mehr? Nein. Das glaube ich nicht. Kann ich gar nicht glauben. Nach 5 Jahren? Ja. Ruft er nicht mehr an? Ja, ihr musstet doch irgendwelche Sachen noch austauschen. Also gut, beruflich vielleicht schon, aber privat überhaupt gar nicht. Was heißt beruflich? Das ist so, dass ich bei ihm gearbeitet habe. Als was? Arzthelferin. Als was? Arzthelferin. Ach so. Ja, also dann hattet ihr danach doch nochmal Kontakt, oder wie? Eigentlich nur zur Untersuchung und dann war es eigentlich, nein, privat überhaupt gar nicht. Du hast dich bei dem nochmal untersuchen lassen? Ja, weil ich so bescheuert bin, ja. Du musst... Ich habe immer noch Hoffnung gehabt, dass er einfach... Warst du seine Geliebte oder wart ihr richtig zusammen? Eigentlich eher die Geliebte, ja. Wenn man jetzt so überlegt, realistisch, ja, eigentlich schon die Geliebte, ja. Es wussten weniger nur davon, ja. Hatte er denn eine Ehefrau? Nein. Nein. Merkwürdige Geschichte. Und dann bist du nochmal hingegangen, hast dich bei dem untersucht. Warum eigentlich bei dem? Du warst doch nur ein neurologischer Fall. Was war er von Hause aus? Ja, aber da er Augenarzt ist. Also Augenarzt? Musste ich auch da zur Untersuchung, zur Gesichtsfeldkontrolle. Mhm. Aber es war halt ganz normal, wie ich wurde behandelt, wie jeder Patient auch. Mhm. Ganz normal. So, jetzt haben wir einen weiten Ausflug in die Vergangenheit gemacht. Jetzt hast du für dich entschieden, dass du nicht mehr leben möchtest. Ja. Wann, also wie lange möchtest du denn doch leben? Wie lange? Mhm. Ich denke, also eine Freundin von mir wird jetzt heiraten, das möchte ich, denke ich, noch miterleben, aber danach habe ich einfach keine Kraft mehr und keine Lust mehr. Weißt du, Diana, ich bin ja wirklich jemand, der für so etwas unter gewissen und strengen Umständen Verständnis hat. Ja. Aber ich werde das Gefühl bei dir nicht los, dass du noch nicht in einer so finalen Phase bist, dass du das tun solltest. Sondern dass du schon noch am Leben teilhaben kannst und auch noch Freude am Leben empfindest. Und dass du nicht so leichtfertig dein Leben jetzt wegschmeißen solltest. Ich unterstreiche nochmal, ich habe Verständnis für deine grundsätzliche Entscheidung, wenn das jemand... Die Freude ist natürlich relativ. Wie weit kann man Freude empfinden? Mhm. So, die Arbeit über mein Leben und die einzige, warum ich noch da bin, ist eigentlich meine Familie, aber irgendwo habe ich die Kraft da gar nicht mehr zu. Wie groß ist denn die Familie? Ich habe 4 Geschwister noch. Und die Eltern leben noch? Nein. Nein. Wie ist das Verhältnis zu den Geschwistern? Gut. Die machen sich natürlich sehr Sorgen und da... Wissen die von deinen Plänen? Ja. Was sagen die? Teils wollen die das nicht hören. Lehnen das ab und halt verstehen die das schon. Wer soll dich denn in die Schweiz begleiten? Ich würde eine Freundin mitnehmen. Mhm. Ist denn schon... Weil ich glaube, eine der Familie oder meine Schwester, ist schwierig zu sagen, aber eine Freundin von mir, glaube ich, würde das machen. Die würde mich begleiten und dann ist gut. Wie oft hattest du denn Kontakt schon in die Schweiz? Ja, mehr so Internet und telefonisch. Und was haben die zu dir gesagt? Die haben halt gesagt, die fragen natürlich und raten einen erstmal ab und versuchen natürlich, das Leben schön zu reden. Und, Also ich will das Leben nicht schön reden, aber ich bin ein großer Befürworter des Lebens, Diana. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt auch nicht, wir haben leider jetzt die letzten Sekunden, ich werde dir nicht gerecht jetzt in einer sehr schnellen, kurzen Ansprache, das schaffe ich nicht. Ich sage nur noch, wir rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an, aber ich sage auch nochmal an dieser Stelle, dass diese extrem gravierende Entscheidung natürlich im Detail, aber im absoluten Detail durchdacht werden muss. Und solange du noch einen Hauch von Lebenshoffnung und Lebensfreude siehst, solltest du das nicht tun. Ja. Jetzt werden wir dich gleich noch anrufen. Ich bitte dich aufzulegen, Diana. Ja, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Gute Nacht, Domian. Tschüss. Vielen Dank. In der Technik heute Nacht Henrik Hage. Wir melden uns morgen wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin.